Im Buche Das goldene Band habe ich offenbart, dass mein Meister den Führer gewarnt hatte, dass es ihm nur gestattet sei, bis zur Forderung der Kolonien vorzugehen, aber niemals einen Schritt weiter vorgehen dürfe. Nochmals wie eine Ermahnung wiederholend, nicht einen Schritt weiter. Er bezog sich ganz klar auf Russland. Was dies betrifft, welches war die Haltung des Thule-Ordens? Wie wir sagten, sind das Hakenkreuz Swastika Levogira, die Dolche der SA und SS dieselben, die auf den Emblemen der Thule-Gesellschaft erscheinen. Einer ihrer Begründer, Rudolf von Sebottendorf, hat ein Buch veröffentlicht, bevor Hitler kam und danach Deutschland verlassen. Er ließ sich in der Türkei nieder, wo er zu Ende des Krieges ertrunken ist. Bei dieser Art Tod, man kann stets den Stempel des Intelligence Service erkennen, wie beim Tode von Lawrence von Arabien und von Mussolini, der auch belastende Dokumente über Churchill und der englischen Krone besaß. Ich sagte auch in meinem Buch Das goldene Band, wenn mein Meister mir befohlen hätte, dass ich Hitler auf Anordnung der Brahmanen verlassen müsste, es wäre meine Pflicht gewesen zu gehorchen. Aber das ist nie geschehen und wird auch nicht geschehen. Hitler hat mich zum Meister gebracht und der Meister übergab mich dem wahren Hitler, dem Führer. Wir werden für alle Ewigkeiten zusammenbleiben. Der Meister hatte verstanden, dass Hitler nicht gehorcht hat. Aber er erfuhr auch, dass er nicht ungehorsam war. Hitler folgte seiner Stimme und der Meister blieb an seiner Seite bis zum Ende. 30 Jahre später hat er es mir bestätigt, mir dasselbe wiederholend: Niemals hat man solch ein Wesen gesehen, noch wird man ein solches je wiedersehen wie ihn. Eine Verkörperung des absoluten Willens. Shudi Budi Swab Haba. Ja, den Willen zur Erfüllung seiner eigenen geistigen Schöpfungen, um die Worte des Meisters zu gebrauchen, wie im goldenen Band bereits angeführt, mit seiner Weltanschauung, seiner hyperboreischen polaren Mythologie. Um ihnen treu zu bleiben, hat er Großbritannien nicht zerstört, dagegen aber Russland überfallen in einem letzten Versuch, die weiße Rasse zu retten. Er hat jedoch nach dem gescheiterten Flug von Rudolf Hess schon gewusst, dass die Erfolgsmöglichkeiten auf der Oberfläche dieses Planeten sehr gering waren, um nicht zu sagen, sie waren gar nicht vorhanden. Dass Hitler so dachte, ist in dem verschlüsselten Namen enthalten, den er seinem Russlandfeldzug gegeben hatte: Unternehmen Barbarossa. Hier ist das große Mysterium der zeitgenössischen und der künftigen Geschichte enthalten, am Schnittpunkt der Zeiten, auf dem feinen Schnitt eines Zeitalters zum anderen, in dem möglichen Absturz oder Ausgang. Die Namen der militärischen Feldzüge wurden von Hitler selbst gewählt. Hätte er dem russischen Feldzug keinen Namen gegeben, so müssten wir es dem Gott zuordnen, der ihn besessen hat. Seit der nicht erfolgten Invasion Englands und seitdem er den Angriff auf Russland beschlossen hatte, war Hitler nicht mehr Herr seiner Handlungen in dem Sinne, wenn es auch manchmal so schien, so war es jetzt ausschließlich der hyperboreische Archetypus des Führers, der alles ausführte. Der Krieg geht über in einen Krieg der Götter und Dämonen, wie wir sagten, in einen endgültigen kosmischen Krieg, den großen Krieg der Welten. Hitler hat alle Ebenen des großen Dramas aufgehoben. Es würde nun als lachhaft und kleinlich erscheinen, sich um die Rückerstattung der Kolonien oder ähnliche Dinge zu sorgen. Dagegen handelt es sich um das endliche Schicksal der arischen Rasse. Der Krieg hat sich polarisiert zwischen den Söhnen des Lichtes der schwarzen Sonne und den Vertretern des Herrn der Finsternis. Es ist ein Krieg der Zauberer und der Magie. Den außerordentlichen Spannungen, den höchsten Tönen der Seele widerstehen nur sehr wenige, nur die Erwählten. Deswegen sehen wir, wie exoterische, aber auch esoterische Kämpfe abfallen. Ausgenommen Goebbels, der treu bis zum Tode war, und andere aus Rechtschaffenheit, weil sie aus der Treue ihre Ehre machten, wie der Wahlspruch der SS aussagt, weil ihr Blut die Ehre ist, wie es die Inschrift auf den Dolchen der Hitlerjugend besagt. Diese werden bis zum Ende mitkommen und bis zum höchsten Opfer bereit sein. Es werden diejenigen sein, die sich bei ihm befinden, bei dem letzten Bataillon mit seinem wilden Heer, wieder eingegliedert in ihre Chors durch Gott Wotan selbst. Denn es ist das Blut der Helden, das ihm viel näher ist, viel näher als die Gebete der Heiligen. Und weil die Götter wissen, dass sie nicht sterben können, beneiden sie darum die Helden, die unwissend bereit waren, ihr Leben für die Treue zu ihrem Führer und der Erinnerung ihres Blutes zu geben, in Gemeinschaft mit dem arischen Blut. Die letzten Helden dieser Zeit müssen dem Führer dankbar sein, weil er einen solchen großen Krieg, solch ungeheuren Kampf, solch heldenhaftes Opfer bestanden hat, in Erfüllung eines ewigen Symbols, es den neuen Generationen ermöglichte, sich ihm hinzugeben und in ihm ein Schicksal zu finden, eine Rettung, ein Ideal, ein erlösendes Mythos. So werden wir, die wir gesehen und verstanden haben, schon wissen, dass von Neuem ein Gott unter den Menschen bei den Helden geweilt hat, der wahre Gott der Helden, kein Gott der Sklaven, der Gott der Brahmanen, der hyperboreischen Heerscharen, der Gott der Arier, nicht der Gott der Juden. Und die neue Religion, die sich offenbaren wird, der neue Mythos, der sich erfüllt, ist der ursprüngliche polare Mythos, als die Götter die Erde bewohnten, zusammen mit den Helden. Die wir dies so verstanden haben, die Krieger des esoterischen Hitlerismus, sind heute die Vorposten, die kriegerischen Priester einer neuen Offenbarung, der esoterische Hitlerismus.